Blockchain-Anwendungsbereich 2. Datenschutz. Durch Anonymisierung und teilweise Intransparenz bietet eine Blockchain eine undurchdringliche Privatsphäre für jeden und alles. Wir haben das Thema der Privatsphäre bei einer Blockchain schon an anderer Stelle in diesem Buch besprochen. Es geht hier darum, Anonymität, also das Wissen darüber, wer sich hinter einer Adresse verbirgt, zu verbinden mit Transparenz, also dem Wissen, welche Abläufe einer Blockchain gespeichert werden. Im Abschnitt über die Kryptowährungen hast du die Gegenargumente etwa bei Geldwäsche kennengelernt. In diesem Kapitel jetzt geht es um Blockchain-Applikationen für Probleme, welche aufgrund fehlender Privatsphäre aktuell noch gar nicht gelöst sind oder die durch die Blockchain deutlich verbessert und sicherer gemacht werden würden.